Im 25. Jahre nach unserer Wegführung, im Anfange des Jahres, am 10. des ersten Monats, 14 Jahre, nachdem die Stadt erobert war, an eben diesem Tage kam die Hand Jahwes über mich und brachte mich dorthin. In einem göttlichen Gesichte brachte er mich ins Land Israel und ließ mich auf einem sehr hohen Berge nieder, auf diesem befand sich mir gegenüber etwas wie der Aufbau einer Stadt. Und als er mich dorthin gebracht hatte, zeigte sich ein Mann, der sah aus wie aus Erz, er hatte einen Linnenfaden in der Hand und einen roten Stab und stand am Tore. Und der Mann redete mich an, Menschensohn, siehe mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und richte deine Aufmerksamkeit auf alles, was ich dir zeigen werde. Denn damit man es dir zeige, bist du hierher gebracht worden, verkündige alles, was du siehst, dem Hause Israel. Es lief aber eine Mauer außerhalb des Tempels ringsherum, und der Mann hatte einen roten Stab in der Hand, der war 6 Ellen lang, die Elle zu einer gewöhnlichen Elle und einer Handbreite gerechnet. Und er maß die Breite des Baues, eine Rute, und die Höhe, eine Rute. Sodann trat er in ein Tor, dessen Vorderseite in der Richtung nach Osten lag. Und er stieg auf den dazu führenden Stufen hinauf und maß die Schwelle des Tors, eine Rute in der Breite, und die Nische, eine Rute in der Länge und eine Rute in der Breite und zwischen den Nischen 5 Ellen, und die Schwelle des Tors neben der Vorhalle des Tors auf der Innenseite, eine Rute. Und er maß die Vorhalle des Tors, 8 Ellen, und ihre Pfeiler, 2 Ellen, die Vorhalle des Tors aber ging nach innen. Und der Nischen des Tors waren 3 auf der einen und 3 auf der anderen Seite. Alle 3 hatten ein und dasselbe Maß, ebenso hatten auch die Pfeiler auf beiden Seiten ein und dasselbe Maß. Und er maß die Breite des Eingangs des Tors, 10 Ellen, die Länge des Tors, 13 Ellen. Und vor den Nischen befand sich eine Einfriedigung, eine Elle breit auf der einen Seite und eine Elle maß die Einfriedigung auf der anderen Seite, die Nische selbst aber maß 6 Ellen auf der einen und 6 Ellen auf der anderen Seite. Und er maß das Tor vom Dach einer Nische an bis zu dem einer anderen gegenüber, eine Breite von 25 Ellen. Toreingang lag gegenüber Toreingang. Und er machte die Pfeiler 60 Ellen ringsherum bis zu dem Pfeiler des Vorhofs. Und von der Stelle vor dem äußeren Eingangstor bis zur Halle des inneren Tors maß er 50 Ellen. Und das Tor hatte ringsherum Fenster, die nach den Nischen und nach ihren Pfeilern auf der Innenseite zu schräg einfielen, und ebenso hatte die Vorhalle ringsum Fenster nach innen zu, und an den Pfeilern waren Palmen. Sodann brachte er mich hinein in den äußeren Vorhof. Da gab es Zellen, und ein Steinpflaster war ringsherum im Vorhof, 30 Zellen lagen an dem Steinpflaster. Und das Steinpflaster befand sich an der Seitenwand der Tore, entsprechend der Länge der Tore, das war das untere Steinpflaster. Und er maß die Breite des Vorhofs von der inneren Vorderseite des unteren Tors bis zur Außenseite des inneren Vorhofs, 100 Ellen. Und das Tor am äußeren Vorhof, dessen Vorderseite in der Richtung nach Norden lag, auch dessen Länge und Breite maß er ab. Und seine Nischen waren 3 auf der einen und 3 auf der anderen Seite, und seine Pfeiler und seine Vorhalle hatten dasselbe Maß, wie das erste Tor, 50 Ellen betrug seine Länge und 25 Ellen die Breite. Und seine Fenster und seine Vorhalle und seine Palmen hatten dasselbe Maß, wie das Tor, dessen Vorderseite in der Richtung nach Osten lag. Auf 7 Stufen stieg man zu ihm empor, wo dann vor ihm die Vorhalle lag. Und das Tor zu dem inneren Vorhof entsprach dem Tore nach Norden und nach Osten zu, und er maß von Tor zu Tor 100 Ellen. Sodann führte er mich in der Richtung nach Süden, da lag ein Tor in der Richtung nach Süden. Und er maß seine Pfeiler und seine Vorhalle entsprechend den früher erwähnten Maßen. Und es hatte Fenster, wie auch seine Vorhalle, ringsherum, entsprechend den früher erwähnten Fenstern, 50 Ellen betrug die Länge und 25 Ellen die Breite. Und 7 Stufen stiegen hoch, an deren Ende dann die Vorhalle lag, und sie hatte Palmen, eine auf dieser und eine auf jener Seite, an ihren Pfeilern. Und ein Tor zu dem inneren Vorhof lag in der Richtung nach Süden, und er maß von einem Tore zum anderen in der Richtung nach Süden 100 Ellen. Sodann brachte er mich durch das Südtor hinein in den inneren Vorhof und maß das Südtor aus nach den früher erwähnten Maßen, und seine Nischen und seine Pfeiler und seine Vorhalle nach eben jenen Maßen, und es hatte Fenster, wie auch seine Vorhalle, ringsherum. 50 Ellen betrug die Länge und 25 Ellen die Breite. Und seine Vorhalle lag nach dem äußeren Vorhofe zu, und Palmen waren an seinen Pfeilern, und 8 Stufen bildeten seinen Aufgang. Und er brachte mich zu dem Tore, das in der Richtung nach Osten lag, und maß das Tor aus nach denselben Maßen. Und seine Nischen und seine Pfeiler und seine Vorhalle hatten dieselben Maße, und es hatte Fenster, wie auch seine Vorhalle, ringsherum, 50 Ellen betrug die Länge und 25 Ellen die Breite. Und seine Vorhalle lag nach dem äußeren Vorhofe zu, und Palmen waren an seinen Pfeilern auf dieser und auf jener Seite, 8 Stufen bildeten seinen Aufgang. Sodann führte er mich zum Nordtor und maß nach denselben Maßen seine Nischen, seine Pfeiler und seine Vorhalle, und Fenster hatte es ringsherum, 50 Ellen betrug die Länge und 25 Ellen die Breite. Und seine Vorhalle lag nach dem äußeren Vorhofe zu, und Palmen waren an seinen Pfeilern auf dieser und auf jener Seite, 8 Stufen bildeten seinen Aufgang. Und eine Zelle lag da, deren Eingang sich an den Torpfeilern befand, daselbst sollte man das Brandopfer abspülen. In der Vorhalle des Tors aber standen 2 Tische auf der einen und 2 Tische auf der anderen Seite, um auf ihnen das Brandopfer und das Sündopfer und das Schuldopfer zu schlachten. Und an der äußeren Seitenwand, nördlich von dem, der zum Toreingang hinaufstieg, standen 2 Tische, und an der anderen Seitenwand der Vorhalle des Tors standen gleichfalls 2 Tische, 4 Tische auf dieser und 4 Tische auf der anderen Seite der Seitenwand des Tors, 8 Tische waren es, auf denen man schlachtete. Und zwar waren 4 Tische für das Brandopfer, aus Quadersteinen, 1,5 Elle lang, 1,5 Elle breit und 1 Elle hoch, auf diesen sollte man die Geräte niederlegen, mit denen man das Brandopfer und Schlachtopfer schlachtete. Und Ränder von einer Handbreite waren auf der Innenseite ringsum angebracht, und auf die Tische sollte das Fleisch der Opferspende kommen. Und oben über den Tischen waren Dächer, um sie zu schützen vor Regen und vor Hitze. Und er führte mich in den inneren Vorhof und siehe, da waren 2 Zellen in dem inneren Vorhof, eine an der Seitenwand des Nordtors, und ihre Vorderseite war in der Richtung nach Süden zu, eine an der Seitenwand des Osttors, so dass ihre Vorderseite in der Richtung nach Norden zu lag. Und er sprach zu mir, diese Zelle, deren Vorderseite in der Richtung nach Süden zu liegt, ist für die Priester, die den Dienst im Tempel besorgen. Die Zelle aber, deren Vorderseite nach Norden zu liegt, ist für die Priester bestimmt, die den Dienst am Altare besorgen. Das sind die Söhne Zadoks, die allein von den Levisöhnen Jahwe nahen dürfen, um ihn zu bedienen. Und er maß den Vorhof ab, in der Länge 100 Ellen und in der Breite 100 Ellen im Gevierte, und der Altar stand vor dem Tempel. Sodann brachte er mich zur Vorhalle des Tempels und maß die Pfeiler der Vorhalle, 5 Ellen auf der einen und 5 Ellen auf der anderen Seite, und die Breite des Tors betrug 14 Ellen und die Seitenwände des Tors 3 Ellen auf der einen und 3 Ellen auf der anderen Seite. Die Länge der Vorhalle betrug 20 Ellen und die Breite 12 Ellen, und auf 10 Stufen stieg man zu ihr empor. An den Pfeilern aber waren Säulen, eine auf dieser und eine auf jener Seite.